Es geht heute also um die Frage der friedfertigen Antisemitin. Frauen rangierten im Nationalsozialismus, wenn ich das so lapidar ausdrücken darf, knapp vor den Kühen. Es ist bedauerlich, dass die heutige Generation junger Frauen sich in ihrer frühen Kindheit nicht mit den Müttern der Kriegs- und Nachkriegsjahre identifiziert hat, die gelernt hatten, ein selbstständiges Leben zu führen, sondern mit den Frauen der 50er Jahre, die sich in ihre frühere, unkämpferische, untergeordnete Rolle wieder einfügten und die regressive, antiaufklärerische Konsolidierung der Familien- und Geschlechterverhältnisse durch ihr Verhalten unterstützten. Zitat Ende. Die kürzlich verstorbene Margarete Mitscherlich, von der beide Zitate stammen, behauptet also in diesen zwei Zitaten einerseits, dass Frauen im Nationalsozialismus nicht den geringsten Handlungsspielraum hatten und an anderer Stelle, dass die Frauen während des NS-Eroberungs- und Vernichtungsfeldzugs im Osten durch das Aufrechterhalten des Nationalsozialismus zu Hause in Deutschland und Österreich einen bedeutenden Schritt in Richtung Emanzipation geschafft haben. Das einerseits. Und andererseits empört sie sich also über die Regression und Gegenaufklärung des Deutschlands der 50er Jahre. Die Widersprüchlichkeit der beiden Zitate, also einerseits als Frauen als Kühe und andererseits Frauen, die gelernt haben, als ein selbstständiges Leben zu führen, diese Widersprüchlichkeit verdeutlicht, dass Mitscherlich auch um den Preis der völligen Entmündigung das weibliche Geschlecht von jeder Verantwortung im Nationalsozialismus reinwaschen will und zugleich in ihrem Bemühen, positive Identifikationsmöglichkeiten für die Frauenbewegung zu schaffen, den Nationalsozialismus verharmlost. In ihrem Buch Die friedfertige Frau, auf den Titel spielt unverkennbar dann auch der heutige Vortragstitel an, behauptet Mitscherlich, Frauen seien nicht wirklich antisemitisch. Sie, ich zitiere, verfallen dem Antisemitismus als Folge ihrer Identifikation mit den widersprüchlichen Forderungen, sie verfallen dem Antisemitismus als Folge ihrer Identifikation mit männlichen Vorurteilen, weil sie Angst vor Liebesverlust haben. Und ergeben fügen sie sich den widersprüchlichen Forderungen, die ihnen im Laufe des Dritten Reiches zugemutet werden. Vom Weibchen am Herd, das dem Führer Söhne gebären sollte, bis zur BDM-Führerin, Munitionsarbeiterin oder gar KZ-Wächterin. Zitat Mitscherlich Ende. Sie behauptet also, einerseits Frauen seien zu selbstständigen Urteilen weniger fähig, da sie sich aus Angst vor Liebesverlust so verhalten, wie Männer es wollen. Und gleichzeitig behauptet sie, die weibliche Moral und die, wie sie schreibt, kritischeren, objektbezogenen Einschätzungen von Frauen könnten als Modell für eine weniger zerstörerische Gesellschaft dienen. Mitscherlich scheint sich hier also von dem Wunsch hinreißen zu lassen, die Frau einerseits als verführte, schwache, andererseits als hoffnungsspendende, bessere moralische Instanz hinstellen zu wollen. Sie stellt natürlich mit diesen Behauptungen und auch mit den Widersprüchen keine seltene Ausnahme innerhalb der Frauenbewegung dar. Das Buch Die friedfertige Frau ist in all der Widersprüchlichkeit des Werkes im Gegenteil geradezu beispielhaft für das Verhältnis der Frauenbewegung lange Jahrzehnte lang zum Antisemitismus und ihren Umgang mit der Rolle von Frauen im Nationalsozialismus. Diese bisher jetzt zum Einstieg ganz kurz dargestellten Behauptungen sollen nun anhand eines Überblicks über tatsächliche Tätigkeitsfelder von Frauen im Nationalsozialismus hinterfragt werden, um dann später im Hauptteil diesen historischen Tatsachen widersprechende feministische Thesen auf ihre unausgesprochenen Motive hin überprüfen zu können. Ich hoffe, man hört mich gut hinten auch. Ja. Danke. Frauen haben sich im Nationalsozialismus in unterschiedlicher Art und Weise rassistisch und antisemitisch betätigt. Am bekanntesten, würde ich sagen, ist die Forschung zu den KZ-Aufseherinnen. Man weiß, dass mehrere tausend Frauen als solche arbeiteten und als unvorstellbar sadistisch und grausam beschrieben wurden, und so wie ihren männlichen Kollegen bei der Vernichtung hunderttausender Menschen im Nichts nachstanden. Was die These von der friedfertigen Frau, die bloß für Aufseherinnendienste instrumentalisiert wurde, wie es heißt, widerlegt. Speziell der Punkt, dass bei den völlig eigeninitiativen Todesmärschen in der Schlussphase, in der Zusammenbruchsphase des Nationalsozialismus und auch bei der Massenvernichtung, die in den letzten Wochen einsetzte in den KZs, in einer Phase also, als keine direkten Befehle mehr von oben kamen, als im Wesentlichen Chaos ausbrach, auch da handelten viele dieser KZ-Aufseherinnen, wie gezeigt wurde, selbstständig nach der antisemitischen Devise noch möglichst viele Jüdinnen umzubringen. Klar war, auf den Todesmärschen bekommen alle anderen so etwas wie Schuhe, während Jüdinnen das nicht bekamen. Also die Hierarchie der Opfer war auch in dieser Phase klar. Auch die Ehefrauen der SS-Führer im Generalgouvernement beteiligten sich an der Ausbeutung. Viele Ehefrauen lebten an den Einsatzorten ihrer Männer. Sie beuteten die Häftlinge der Konzentrationslager aus, indem sie sie als Dienstpersonal verpflichteten und sich an ihrem Eigentum bereicherten. Und sie beteiligten sich engagiert an der Ausraubung der jüdischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten, unternahmen quasi wahre Beutezüge durch das Ghetto. Die soeben erschienene Studie von Wendy Lover über Hitlers Furies, über Hitlers Furien, deutsche Frauen in den Nazi-Killing-Fields, wie sie das nennt, zeigt auch, dass 500.000 deutsche und österreichische Frauen in den Osten gingen und nur ein Teil von ihnen, weil sie etwa als Lehrerinnen oder Krankenschwestern dazu verpflichtet wurden im Sinne einer fixen Zuweisung eines neuen Arbeitsortes. Sie geht insbesondere auf die Sekretärinnen ein, Sekretärinnen von zum Teil wirklich hochrangigen NS-Größen, die oftmals an der Selektion, an den Selektionen teilnahmen, aber auch nicht nur die Listen für die Deportationen dann schrieben, sondern auch bestimmten, wer verschont werden sollte, in einer ja ziemlich überraschend von Lohr aufgezeigten Art und Weise. Sie berichtet nämlich etwa von einer Frau in Weißrussland, einer Sekretärin, die ihre Friseurin von der Vernichtung ausnahm, weil sie behauptete, diese brauche sie noch, oder einer anderen, die eine Jüdin aus einer Kolonne von 2000 zu erschießenden Jüdinnen und Juden entfernte, weil diese noch nicht ihren Pullover fertig gestrickt hatte. An der Heimatfront hingegen stellten seit 34 Fürsorgerinnen Ermittlungen für die sogenannte erbbiologische Bestandsaufnahme und die sogenannte Sippenforschung an. Die Erfassung führte zur Meldung jeglicher Auffälligkeit rassischer, politischer und körperlicher Art. Diese Fürsorgerinnen prüften, dass die Hilfeempfänger nicht bei den Juden kauften und strichen bei zuwiderhandelnden Hilfeleistungen. Auch setzten sie sich, und hier wiederum eine selbstständige Aktion, vielerorts dafür ein, die Unterstützung für Jüdinnen und Juden zu streichen und teilten die extrem antisemitische Vorstellung der arischen Hilfeempfänger, es sei unangebracht, Arier zu besuchen, nachdem man die Luft in einer jüdischen Wohnung geatmet hatte. Das heißt, hier setzten von Fürsorgerinnen selbstständig eine Trennung, eine getrennte Beratungszeiten sozusagen, sofern man hier von Beratung sprechen kann, durch. Bereits vor dem Krieg wirkten auch Pflegerinnen in Euthanasieanstalten an den Morden mit. Das erwähne ich nur ganz kurz, weil hier, das ist der einzige von mir behandelte Tätigkeitsbereich, bei dem man von einer offenkundigen antisemitischen Motivation nicht sprechen kann. Deswegen nur ganz kurz insofern die Erwähnung, weil ein Teil der Vernichtungstechnologie und des Vernichtungspersonals dieser Euthanasieaktionen, auch der T4-Aktion, dann in den Vernichtungslagern weiterwirkte. Das heißt, hier wurde auf die bereits gesammelten Erfahrungen bei der Tötung von Menschen bereitwillig zurückgegriffen und bei manchen Pflegerinnen gibt es da eine personelle Kontinuität in beiden Bereichen. Verschiedene Studien belegen weiter, dass der Anteil der Frauen bei Denunziationen bis zu 30% ausmachte. Das heißt, Frauen waren zwar nicht im gleichen Ausmaß wie Männer für Denunziationen verantwortlich, aber auf diesem Gebiet weitaus stärker vertreten als bei anderen NS-Verbrechen. Man kann das natürlich dadurch erklären, dass für eine Denunziation kein Amt und keine Machtposition besonderer Art notwendig ist, sondern dass sozusagen Frauen ungehindert zur Verfügung stand, diese Möglichkeit. Das heißt natürlich aber andererseits, dass die Anzahl der Frauen, deren Handeln direkt zu Deportation oder Ermordung anderer Menschen führte, geschweige denn die Zahl der Frauen, die selbst Häftlinge ermordeten, im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung gering ist. Aber auch das Handeln ganz gewöhnlicher, unter Anführungszeichen, deutscher und österreichischer Frauen darf im Kontext der Beteiligung am Nationalsozialismus nicht unerwähnt bleiben. 6 Millionen Frauen, das heißt jede fünfte Frau über 18 Jahren, gehörten bis 1941 der NS-Frauenschaft oder dem Deutschen Frauenwerk an, also den zwei größten Frauenorganisationen im NS. Im Gegenteil zu der weit verbreiteten Ansicht, die Frauenbewegung hätte 1933 zu existieren aufgehört, kam Claudia Kohns schon vor sehr langer Zeit in einer sehr frühen Studie zu folgendem Ergebnis. Im NS-Deutschland hatten Frauen die Möglichkeit gehabt, die größte Frauenorganisation der Geschichte aufzubauen, und zwar mit dem Segen der so offensichtlich männlich-chauvinistischen NSDAP. Die Vision vieler Frauenrechtlerinnen des 19. Jahrhunderts war hier auf eine albtraumhafte Weise Realität geworden, so Kohns. Forschungen ergaben mittlerweile auch, dass sich die Frauenbewegung größtenteils problemlos vom jüdisch-marxistischen Geiste reinigen ließ, beziehungsweise sich selbst reinigte. Konservative Organisationen wie der Deutsche Frauenbund ließen sich prompt gleichschalten und bereinigten ihre Führungspositionen, wie es hieß. Der Bund Deutscher Frauen, also das Herzstück der bürgerlichen Frauenbewegung, löste sich als Dachverband zwar auf, bis zum Ende des Sommers 1933 wählten aber praktisch alle wichtigen Mitgliedsorganisationen die Gleichschaltung, oder die Frauen traten neuen NS-Frauenorganisationen mit so schön klingenden Namen wie dem Stahlhelm Frauenbund, dem Deutschen Frauenkampfbund, der Arbeitsgemeinschaft völkisch gesinnter Frauen und so weiter bei. Der Antisemitismus der Frauenführerinnen war dabei bereits 1933 unübersehbar. Im Frauenordensblatt einer gewissen Lydia Gottschewski wurden Frauen in folgender Aufforderung auf ihre neue Aufgabe bei dem geplanten Boykott jüdischer Geschäfte vorbereitet. Ich zitiere: 14 Jahre lang habt ihr Parteigenossinnen Schulter an Schulter mit der Braunen Front gegen die Juden, den Todfeind des deutschen Volkes, gekämpft. Habt jüdische Geschäfte gemieden, denn nur durch wirtschaftlichen Boykott ist der Jude niederzuringen. Jetzt werdet ihr als Aufklärungsgruppe eingesetzt. Ihr habt dafür zu sorgen, dass keine deutsche Frau beim Juden kauft. Der Kampf ist hart und unerbittlich, persönliche Rücksichten sind auszuschalten. Ihr habt die deutschen Frauen darüber aufzuklären, dass dieselbe jüdische Gräuelpropaganda schuld ist an den 2 Millionen Toten, schuld ist an den verhungerten Greisen, Frauen und Kindern, schuld ist an Versailles. Nicht allein für den Augenblick, sondern für immer muss der Jude aus Volk und Staat ausgeschaltet werden. So also dieses Frauenordensblatt. Es steht also fest, dass die Frauenmassenorganisationen die Eingliederung der weiblichen Bevölkerung in den NS-Staat beschleunigten. Sie wirkten bei der Erb- und Rassenpflege mit, indem sie unter den Frauen das Verbot propagierten, Juden, Zigeuner und andere Minderwertige zu heiraten. Ich lasse das jetzt mit den Anführungszeichen. Ich denke, es ist klar, wie es gemeint ist. Das ist also ein NS-Vokabular, ist, das ich zitiere. Sie unterstützten die Sterilisationspolitik, indem sie auf Anzeigen drängten, und Millionen Frauen in NS-Organisationen waren also nicht Instrumente männlicher Wünsche, sondern erstmals selbstbewusste politische Akteurinnen in diesem Ausmaß. Ferner erlebten arische Frauen im NS zusätzlich zu ihrer traditionellen Entwertung als nicht gleichgestellte Mitglieder der Gesellschaft eine ungeheure narzisstische Aufwertung als arische Übermenschen. Gabriela Walterspiel hat in ihrem Text das zweite Geschlecht und das dritte Reich auf das Bestreben des Nationalsozialismus hingewiesen, nicht nur Kapital und Arbeit miteinander zu versöhnen, sondern alle Unterschiede innerhalb der Volksgemeinschaft zu nivellieren, und kommt zu dem Schluss, dass der Nationalsozialismus bestrebt war, den Gegensatz von Mann und Frau aufzunehmen, trotz der offiziellen Propaganda in puncto Geschlechterverhältnis. Dies gelang durch die Vorstellung des absolut Negativen, der Gegenrasse, die vernichtet werden muss, um sich selbst zu retten. Weswegen alle angesichts dieser Bedrohung verschwindend geringen Interessensgegensätze versöhnt werden müssten. Der als Führer personifizierte nationalsozialistische Souverän löste einerseits mit Hilfe der Formel Gemeinnutz vor Eigennutz und des Versprechens der Anerkennung des Werts der einfachen Arbeit alle Standes- und Arbeitervertretungen auf, um sich in der Arbeitsfront die Arbeit unmittelbar anzueignen. Und auf der anderen Seite enteignete er die Frauen ihrer Bewegung für die Gleichberechtigung als bürgerliche Subjekte, indem er in der Reichsfrauenschaft die Frauen als Frauen, wie es hieß, das heißt in ihrem unmittelbaren Geschlechtscharakter, affirmiert. Damit löste er also das Problem von Gleichheit und Differenz tatsächlich, wenn auch auf seine nationalsozialistische Weise. Also Gleichheit mit den Männern im Kampf gegen die Juden, Differenz in der arbeitsteiligen Produktion der Gattung, so Walter Spiel. Mit der Durchsetzung der NS-Prinzipien im Privaten, dem Boykott jüdischer Geschäfte, der Ausgrenzung und Denunziation von Jüdinnen und Juden beteiligten sich Frauen gerade also in diesem häuslichen Bereich entscheidend in der Rettung der Volksgemeinschaft vor der Zersetzung durch die Gegenrasse und erfuhren eine völlig neue Aufwertung. Aber nicht nur in diesem häuslichen Bereich, das sei noch betont, hat an der Heimatfront hier die Beteiligung von Frauen stattgefunden, sondern auch es kam zu einer ausgesprochenen Professionalisierung von allem, was mit Mutterschaft und Kinderpflege zu tun hat. Es, bereits lange vor dem Krieg stiegen die Zahlen an berufstätigen Frauen. Das heißt, hier kann man nicht das so erklären wie im Ersten Weltkrieg, dass in dem Moment, wenn die Männer an der Front sind, Frauen zum Zug kommen sozusagen und die Berufe vordringen, sondern das ist in allen Bereichen, außer in der, im Recht. Also Frauen als Juristinnen waren ja in der NS-Ideologie besonders ein besonders starkes Dorn im Auge. Hier gibt es einen ganz massiven Rückgang der Berufstätigkeit von Frauen. In den meisten anderen Gebieten sehen wir einen sehr deutlichen Anstieg und tatsächlich eine Professionalisierung dieser häuslichen Arbeit, Mutterschaft und so weiter im Sinne der Organisation in den Frauenorganisationen. Nach diesem kurzen Überblick, denn einige der Sachen setze ich jetzt einfach mal auch der hier angesprochenen als mittlerweile bekannt voraus. Nach diesem Überblick also über die Beteiligung von Frauen im Nationalsozialismus lässt sich einschätzen, wie sich das Bild, dass die sogenannte neue Frauenbewegung mehrheitlich von der Frau im Nationalsozialismus zeichnete, zu den historischen Tatsachen verhält. Und wo diese beiden nicht übereinstimmen, soll nach den Motiven für dieses verfälschende Bild gefragt werden. Der Umgang mit dem Nationalsozialismus war nämlich bis Ende der 80er Jahre ein Thema, das in der Frauenbewegung beinahe ausnahmslos, wirklich beinahe ohne Ausnahme, bloß auf eine Art behandelt wurde. In der geschichtlichen Aufarbeitung des Nationalsozialismus wurden Frauen meist auf die Mutterrolle, als auf die Mutterrolle reduzierte Opfer beschrieben. Und Angelika Ebbinghaus schrieb 1987 in einem der ersten Texte, die sich mit diesem Phänomen auseinandergesetzt haben, das mag damit zusammenhängen, dass Frauengeschichtsschreibung häufig mit dem Anspruch betrieben wird, zur Identitätsstiftung von Frauen beizutragen. Der von ihr herausgegebene Band Opfer und Täterinnen, Frauenbiografien des Nationalsozialismus gehört zu den ersten, die diese Interpretation als eine Art weiblichen Opfermythos thematisierten. Und 1990 schreibt dann Lerke Gravenhorst in dem Sammelband Töchter Fragen, NS-Frauengeschichte, ich zitiere, es hat zwar in der Bundesrepublik immer wieder Inseln einer feministischen Öffentlichkeit der Auseinandersetzung mit der NS-Zeit gegeben. An dieser Diskussion haben jüdische Feministinnen einen großen Anteil gehabt. Aber mir scheint, dass daraus noch keine breite Diskussion zu der Frage geworden ist. Zitat Ende. Und in demselben Band schätzt eine andere Autorin namens Karin Winders-Walser die Diskussion zu dem Thema Frauen im NS folgendermaßen ein. Noch ein Zitat tatsächlich, weil das die beiden sozusagen ersten Bände waren, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Es fällt auf, dass in der bundesrepublikanischen Diskussion zum Thema Frauen im Nationalsozialismus im Vergleich mit der Situation in anderen Ländern die Frau als Opferfigur besonders lang überlebt hat und weiter überlebt. Eine solche Verweigerung von Einfühlung den wirklichen weiblichen und männlichen Opfern des Nationalsozialismus gegenüber hängt mit der Verleugnung jeglicher eigener Schuld des weiblichen Geschlechts am Nationalsozialismus und Antisemitismus zusammen. Nun soll die Funktionsweise dieses weiblichen Opfermythos, also sozusagen der Theorie der Gnade der weiblichen Geburt, dargestellt werden. Wie bereits im Einstieg im Zusammenhang mit Mitterlichs Friedfertiger Frau angesprochen, stellt diese Denkfigur der Frau als Opfer einerseits und als selbstständige Identifikationsfigur im Nationalsozialismus andererseits einen Widerspruch dar. Renate Wiggershaus etwa spricht im Zusammenhang mit KZ-Aufseherinnen von zum Funktionieren bereiten Aufsichtsmaschinen, in denen sie ebenso wie in Gebärmaschinen von Männern instrumentalisierte Frauen zu erkennen glaubt. Eine andere Feministin, Marianne Weker, gibt folgende Erklärung für die Teilnahme von Frauen an der NS-Herrschaft. Ich zitiere: Frauen befanden sich 1933 also in einer Situation, in der sie die Grundlage der patriarchalen Argumentation bereits verinnerlicht und akzeptiert hatten. So konnten die Opfer zu Handlangern der Täter werden. Christa Thürmann-Rohr hat dann 1987 ungefähr ihr Konzept der Mittäterschaft von Frauen als einen Versuch der Abgrenzung zu der reinen Opfertheorie entwickelt. Sie spricht von aktiver Anpassung der Frauen an die mörderische Normalität einer von Männern gemachten Welt. Und die vorher zitierte Karin Winders-Walser stellt aber hier, würde ich sagen, völlig zu Recht die Frage, ob dies nicht bloß eine neue Variation desselben Grundgedankens darstellt. Mittäterschaft reduziert sich so auf weibliche Korrumpierbarkeit durch das patriarchale System und seine Ideologie. Statt passive haben wir nun sich selbst betrügende aktive Opfer. Am Konzept von Weiblichkeit als Anpassung aber hat sich im Wesentlichen nichts geändert. Und obwohl natürlich gerade Feministinnen klar sein sollte, dass es die Frauen nicht gibt, sprachen manche Theoretikerinnen dann dem weiblichen Wesen sogar eine quasi natürliche Widerständigkeit gegen den Nationalsozialismus zu. Diese Theoretikerinnen stellten insofern eine Ausnahme innerhalb der Frauenbewegung dar, als sie sich sogar einzugestehen weigerten, dass Frauen überhaupt als Täterinnen im Nationalsozialismus auftraten. Annette Kuhn etwa malt das Bild von draußen wütenden Bösen und da drinnen lebenden weiblichen dissidenten Frauenkultur, während Gerda Czapanski den weiblichen Kampf ums Überleben als in sich widerständig bezeichnet, denn der Kampf ums Überleben gelte als Kampf gegen den Krieg und die Gegnerschaft zum Krieg sei wiederum Widerstand gegen das System. Und an anderer Stelle meint sie dann, soziale Empfindlichkeit, die den Frauen durch Erziehung vermittelt wurde, habe sie oft in einen gefühlsmäßigen Widerspruch zur Unmenschlichkeit der Nazi-Herrschaft gebracht. Offenbar ist hier also das Bedürfnis nach Schuldabwehr größer als jenes, Frauen zu suchen, die aktiv gegen den NS auch tatsächlich als Widerstandskämpferinnen gehandelt haben. In vielen feministischen Publikationen wurde also davon ausgegangen, dass, wie bei den Ausführungen zum Mitscherlich dargestellt, Frauen im Nationalsozialismus genauso wie die Juden Opfer patriarchaler Herrschaft waren, genau wie diese benutzt, enteignet und zu Ausgestoßenen gemacht wurden. In der Gleichsetzung dann auch von Sexismus und Rassismus, denn das Wort Antisemitismus kommt ja in solchen Analysen nicht vor, wird die barbarische Einzigartigkeit der Shoah, etwa die industrielle Massenvernichtung, verharmlost. Gisela Bock geht dann aber noch einen Schritt weiter, als nur Sexismus und Rassismus für wesensgleich zu befinden. In ihrer Arbeit über Zwangssterilisation im Nationalsozialismus kommt sie zu dem Ergebnis, dass bei Sterilisationen Frauen vorsätzlich ermordet wurden. Dieser vorsätzliche Mord unterscheidet sich, so Bock, nur dem Ausmaß, nicht jedoch der Intention nach vom Genozid an den Juden. Der Unterschied zwischen Zwangssterilisation und Genozid an den Juden sei schließlich für die Opfer nur ein relativer gewesen. Ich zitiere: Ihr Tod war nicht ein missliches Nebenprodukt eines nur auf Sterilisation und nicht auf Mord zielenden. Noch einmal. Ihr Tod war nicht ein missliches Nebenprodukt einer nur auf Sterilisation und nicht auf Mord zielenden Geburtenpolitik, sondern geplanter und bewusster Massenmord. Für Frauen war die Sterilisationspolitik nicht Vorstufe, sondern Beginn und erste Etappe der Massenmorde an Frauen und Männern. Hier wird also ein Genozid an Frauen imaginiert, um den Opferstatus der Frau ein für alle Mal zu beweisen, was natürlich auch gegenüber den zwangssterilisierten Frauen, die da plötzlich zu der Frau werden, sagen wir mal, unfair ist. Gleichzeitig verschwimmt die Einzigartigkeit des Holocaust in Bocks Darstellung zu einem Massenmord neben vielen, bei dem nur eines sicher ist: Frauen waren nicht daran schuld. Die feministische Zeitschrift Schlangenbrot hat darüber hinausgehend das Jahr 1988 zum Jahr des Holocaust an den Frauen definiert. Definiert als die Zerstörung unseres Selbstbewusstseins, die Angst, die noch heute in uns als eine Folge des Patriarchats brennt. Mit dieser beliebigen Verwendung des Begriffs Holocaust wird also die eigene Verantwortung sowie jene deutscher und österreichischer Mütter und Großmütter für die Vernichtung der europäischen Juden verharmlost. Die Frau wird wieder als wahres Opfer des durch das Patriarchat verübten Holocaust imaginiert. Hierbei handelt es sich um ein klassisches Motiv des sekundären Antisemitismus. Die Täter-Opfer-Umkehr ist eine typische Form der Schuld- und Erinnerungsabwehr nach der Shoah, welche von der kritischen Theorie im Begriff des sekundären Antisemitismus erfasst wurde. Also eines Antisemitismus nicht trotz, sondern wegen Auschwitz, bei dem Jüdinnen und Juden durch ihre bloße Existenz an das Geschehene erinnern und einer ungebrochenen Identifikation mit der eigenen Nation, der eigenen Bewegung etc. im Wege stehen. Für manche Theoretikerinnen schien die oben dargestellte Art der Holocaust-Verharmlosung nicht weit genug zu gehen. Und hier wird es nämlich insofern, erhält die Frage nach dem weiblichen Opfermythos eine neue Qualität, insofern als es um die Frage geht, ob es so etwas wie eine genuin feministische Ausprägung des Antisemitismus gab. Einige feministische Theologinnen gingen nämlich noch einen Schritt weiter. Die Matriarchatsforscherin Gerda Weiler ist etwa überzeugt, dass das vor 5000 Jahren noch weltumspannende Matriarchat vom Judentum vernichtet worden wäre. Und auch die evangelische Theologin Christa Mullack ist von der Matriarchatsthese überzeugt und nennt Jahwe den Mörder der Göttinnen. Und ihren Kritikerinnen unterstellt sie, sie würden Antipatriarchalismus mit Antisemitismus verwechseln, was Beweise, dass sie selbst noch in patriarchalischen Ketten leben. Auch die bereits erwähnte Zeitschrift Schlangenbrot hat dies erkannt und schreibt, wer Matriarchatsforscherinnen des Antisemitismus zeige, was ja vereinzelt dann passiert ist, erweise sich als Agentin des Patriarchats und zerre die Schwestern auf den Scheiterhaufen, um im Patriarchat zu reüssieren. Doch was wird jetzt aus dieser These gefolgert, dass das Judentum das Matriarchat zerstört habe? Ich zitiere wieder, für unsere moderne Problematik hat die Geschichte des auserwählten Volkes exemplarischen Charakter. Herausgelöst aus seinem Urgrund verlässt dieses Volk die tolerante Weltanschauung seiner Mütter, verteufelt die alles durchdringende Liebe der matriarchalen Religion, spaltet zerstörerische Aggressionen ab und erkämpft mit einem brutalen Außenordnungsprogramm die Vormacht im vorderen Orient. Auf der Kehrseite der Macht wartet die Ohnmacht. Israel wird verwüstet und hört der Staat auf zu existieren. Wir können diesen Weg als ein Lehrstück begreifen, das zeigt, wie der totale Machtanspruch zu Unheil und zu völliger Vernichtung führen muss. Zitat Ende. Die antisemitischen Stereotype und Projektionen in diesem Zitat sind, glaube ich, einigermaßen unübersehbar. Die Juden seien aus ihrem Urgrund herausgelöst, also wurzellos. Nicht die Antisemiten, sondern die Juden spalteten zerstörerische Aggressionen ab und seien selbst schuld an ihrer Vernichtung. Bei Hannah Wolf dann sind, also einer weiteren Matriarchatsforscherin, sind die Juden nicht nur schuld am falschen Gottesbild. Wer nämlich einschlägige Literatur zu diesem, wie sie es nennt, krankmachenden Gottesbild kenne, der wundert sich nicht mehr über Kriegsgräuel, Konzentrationslager, Holocaust oder neueste Ausschreitungen. Er fühlt sich vielmehr auf schmerzliche Weise gezwungen, über die Beziehung solcher perversen Gewalt zum krankmachenden Gottesbild Erwägungen anzustellen. Zitat Ende. Da also das Judentum schuld sei am krankmachenden Gottesbild und dieses Gottesbild schuld sei am Holocaust, seien die Juden letztlich selbst schuld an ihrer Vernichtung. Also das ist das, was ich versuche, was ich sagen, wo ich meinen würde, das kann man durchaus als eine genuin feministische Ausprägung des sekundären Antisemitismus bezeichnen. Und außer bei diesen Matriarchatsforscherinnen bricht sich der schlecht getarnte Antisemitismus auch als Antizionismus Bahn, der Israel dem Staat der Shoah Überlebenden das Existenzrecht abspricht. Charlotte Kohn etwa spricht in diesem Zusammenhang in einer, wie ich finde, sehr zutreffenden Analyse von antifaschistischen Antizionistinnen und betont, dass eine eingehende Auseinandersetzung mit der Entwicklung der feministischen Bewegung nach 1968 zeigt, dass der Antifaschismus und der Antizionismus zu einer ideologischen Basis wurden. Alle feministischen Bestrebungen bewegten sich mehr oder minder auf dieser verbindlichen Grundlage. Gruppierungen innerhalb der feministischen Theologie, der Matriarchatsforschung, linke Gruppierungen, die feministische Friedensbewegung, die Ökologinnen und die Frauen, die sich für die Dritte Welt einsetzten, waren selbstverständlich antifaschistische Antizionistinnen. Zitat Ende. Auf unzähligen internationalen und nationalen Frauenkonferenzen wurde seit Ende der 60er Jahre der Zionismus dann zur übelsten aller Formen von Rassismus erklärt und mit dem NS gleichgesetzt. obwohl also natürlich der Antizionismus ein Phänomen ist, das innerhalb der Linken im Allgemeinen kritisiert werden muss, scheint er im Zusammenhang mit dem vorher besprochenen Verdammen des Judentums als besonders patriarchaler Religion und zusammen mit diesem Vorwurf der Auslöschung des Matriarchats eine spezifische mystische Ausprägung erfahren zu haben. Angesichts dieser antisemitischen Tendenzen und der Dominanz des Antizionismus innerhalb der Frauenbewegung verwundert es wenig, wenn dann jüdische Feministinnen ihre Lage in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus wie folgt schilderten. Maria Bader begründete 1984 ihre Entscheidung, Deutschland zu verlassen, mit den Worten, ich zitiere, diesen Sommer werde ich meinen Standort nach New York verlegen. Damit endet ein Abschnitt meiner Geschichte, der Teil der Westberliner Frauengeschichte und jüdischer Geschichte in Nachkriegsdeutschland ist. Für mich gilt, dass ich es müde bin, mich im deutschen Kontext aufzureiben. Ich will es nicht mehr aushalten müssen, hier jüdisch zu sein. Und Lea C. Zollek beschreibt in dem Text mit dem Titel Sehnsucht nach Israel ihre Erfahrungen mit deutschen Therapeutinnen folgendermaßen. Dann, in West-Berlin, bekomme ich Kontakt mit einer Reihe feministischer Therapeutinnen. Von ihnen lerne ich, dass Judentum eine patriarchale Religion ist, die man grundsätzlich ablehnen muss. Jüdin und Feministin, das geht nicht. Meine Identität wird in Frage gestellt. Deutsche bestimmen immer noch und immer wieder, was und wer jüdisch ist. Eine fühlt sich heute in der Bundesrepublik verfolgt wie die Juden, weil sie Feministin ist. Wahlweise bin ich überempfindlich oder aggressiv. Und überhaupt, was habe ich damit zu tun? Was haben Sie damit zu tun? Wir sind doch alle danach geboren. Deutsche Therapie ist irgendwie universell. Ich, die Jüdin, darf mich nicht äußern. Und doch reden Sie gerne mit mir über die Nazizeit. Manchmal will ich nicht. Da ist dann wieder meine Arroganz. Ich werde zu einem Ihr. Immer wieder werde ich gefragt, was wir von irgendetwas denken. Ich hatte gehofft, in feministischen Kreisen politische Verbündete zu finden. Das Persönliche im Politischen muss auf einer Ebene gedacht werden, die ich nicht verstehe. Zitat Ende. Trotz also dieser Kritik jüdischer Feministinnen und trotz vereinzelter Versuche, auch den eigenen Umgang mit Antisemitismus zu reflektieren, wurde im Sinne der Identitätsstiftung innerhalb der Frauenbewegung lange Zeit eine Aufarbeitung weitestgehend erfolgreich vermieden. In den letzten 10 Jahren ist aber natürlich einiges an kritischer neuer Literatur zum Thema Frauen als Täterinnen im Nationalsozialismus erschienen. Gudrun Schwarz etwa setzte ihre Nachforschungen zum Thema SS-Frauen von Anfang der 90er Jahre fort. Katrin Kompitsch zum Beispiel hat sich mit Frauen als Täterinnen in verschiedenen Bereichen des NS-Regimes auseinandergesetzt. Es gab diverse Sammelbände, die das Thema fortgeführt haben, etwa von Gabriela Hauch und Johanna Gehmacher oder von Elke Fritsch und Christina Herkommer 2009. Ist also das Thema heute erledigt? Vielleicht ein kleiner Einblick in eine persönliche Erfahrung. Mir wurde 2009 bezüglich eines Buchbeitrags über kroatische Vergangenheitspolitik, was das Thema meiner Diss war, mitgeteilt, ich zitiere aus dem Mail der Herausgeberin, von Verlagsseite wurde darauf hingewiesen, dass du die Einzige bist, die die Innenform verwendet, also die Innenschreibweise. Im Sinne der Einheitlichkeit wurde ich gebeten, dich zu fragen, ob du darauf verzichten könntest. Soweit so Standard. Die wissenschaftliche Lektorin wies auch darauf hin, dass es in deinem Fall, wo es zumeist um Verbrechen geht, die eben größtenteils von Männern verübt wurden und vielleicht nicht in der Form geschehen wären, hätten mehr Frauen das Sagen gehabt, gewissermaßen paradox sei, die weibliche Form für Täter zu institutionalisieren. Zitat Ende. So also das Lektorat sozusagen eines Textes über kroatische Vergangenheitspolitik, bei dem ich mich natürlich gehütet habe, diese Empfehlung Folge zu leisten. Aber ja, nur so als kleines Beispiel der Aktualität. Die vorher erwähnte Studie von Wendy Lover, die ja vor wenigen Wochen erst auf Englisch erschienen ist und Anfang 2014, glaube ich, dann auf Deutsch erscheint, wurde auch bereits häufig rezensiert. Ich habe jetzt vor allem englischsprachige Rezensionen mir angeschaut. Also da geht es um Hitlers Furien, also Frauen als Täterinnen. Das Buch ist wesentlich weniger reißerisch, als der Titel das vermuten lässt. Und diese Rezensionen führen nämlich auf erstaunliche Weise die Aktualität des Themas vor Augen. Es überwiegt darin nämlich das Entsetzen darüber, dass auch junge deutsche und österreichische Mütter und gar Schwangere in der Ukraine, in Weißrussland und in Polen jüdische Kinder zuerst zum Beispiel mit Süßigkeiten oder guten Zureden andockten und dann brutal ermordeten. Das heißt, die Empörung in vielen dieser Rezensionen gilt weniger der Tatsache, dass Kinder von den Balkonen des Krankenhauses geworfen oder ihre Köpfe an Ghettomauern eingeschlagen wurden, wie Laura in ihrem Buch ausführt. Die Empörung gilt der Unstimmigkeit, wie es wörtlich heißt, nämlich Unstimmigkeit diesbezüglich, dass dies von Frauen begangen wurde, die selbst kleine Kinder hatten. Das heißt, junge Väter werden nicht so gesehen, aber das Empörende an den Vorfällen, die Laura in dem Buch beschreibt, laut der Rezensionen ist, wie kann eine schwangere Frau ein Kind nehmen und das gegen eine Wand schlagen, sodass es dann stirbt daran. Ich würde sagen, dass diese Empörung führt die Aktualität des Buches ziemlich deutlich vor Augen. Trotzdem man sagen kann, naja, wenn wir das wissen wollen, wie Frauen sich betätigt haben, können wir das seit den 90er Jahren weitestgehend sehr genau schon in der wissenschaftlichen Literatur nachlesen. Aber trotz dieses guten Forschungsstands über Frauen als Täterinnen im Nationalsozialismus fehlt weitgehend eine Auseinandersetzung mit der Frage nach einer etwaigen besonderen Ausprägung des Antisemitismus bei Frauen sowie nach etwaigen geschlechtsspezifischen Unterschieden in diesen Mechanismen. Lover, die vorher zitierte, wirft wenigstens die Frage auf, ob es einen spezifisch weiblichen Antisemitismus gäbe, und sie greift dabei auf die Studien zum autoritären Charakter zurück, die von einem Team in Theodor Adorno durchgeführt wurden, und führt aus, dass Disziplinierung, die nicht durch Sachautorität, sondern durch elterliches autoritäres Auftreten und den Einsatz von Strafen erfolgt, zu stereotypen Denken, Autoritätshörigkeit und Aggression gegen Outgroups führen kann. Soweit so gut, das ist eine grobe Zusammenfassung der Grundidee der Studien zum autoritären Charakter. Und dann geht es weiter. Autoritäre Väter, Ehemänner und der Führer hätten das Leben der Frauen geformt, heißt es dann plötzlich in dem Buch. Und das geht natürlich aber an den Kern dieser Theorie über die autoritäre Persönlichkeit vorbei, bei der es nicht um die Entschuldung geht, zu sagen, ja, weil Frauen besonders viel Autoritäten ausgesetzt sind, werden sie vorgeformt und zu dieser Gewalt, ja, zu dieser Gewalt, zu diesem gewaltvollen Verhalten geformt worden, sondern natürlich geht es bei den Studien zum autoritären Charakter um die Frage, welche psychischen Bedürfnisse durch Antisemitismus oder Rechtsextremismus etwa befriedigt werden. Und auch stimmt es nicht, dass es keine psychologischen Untersuchungen von Frauen gab, wie Wendy Lauer schreibt, zwei Absätze später nämlich, im Zusammenhang mit der Befragung von SS-Männern, da bemängelt sie, dass eben Frauen als Probandinnen sozusagen nicht verwendet wurden. Für beide Punkte muss auf eine Voruntersuchung zu den Studien zum autoritären Charakter verwiesen werden, bei der tatsächlich fast ausschließlich Frauen befragt wurden. Wenn aber Frau die Tatsache leugnet, dass auch Frauen ein Bedürfnis danach haben, in anderen und Fremden Schuldige zu suchen und aus Rassismus und Antisemitismus psychische Vorteile ziehen, dann kann man auch schwer nach der Erklärung danach suchen, warum dies auch bei Frauen funktioniert und was das spezifisch weibliche an diesem Mechanismus sein könnte. Im Folgenden soll also erklärt werden, warum bei Frauen trotz ihrer von Mitscherlich so viel beschworenen Erziehung zur Friedfertigkeit eigene unzugelassene Gefühle, unter anderem Aggressionen, Ängste und Wünsche darauf drängen, im Sinne einer psychischen Entlastung auf andere projiziert zu werden. Eine wichtige Erkenntnis der freudschen Psychoanalyse war es ja, dass Gefühlsbindungen meist ambivalent, also sowohl von Liebe als auch von Hass geprägt sind. Mädchen wie Knaben hegen im Normalfall gleich starke Aggressionen gegen die elterlichen Autoritäten, aber Mädchen werden stärker dazu erzogen und gezwungen, sie in sich zu verbergen. Das ist ein Phänomen, das man heute leider nach wie vor beobachten kann. Und zwar in sich zu verbergen durch Verdrängung oder masochistische Selbstaggressionen. Je mehr Frau aber ihre Aggressionen zurückhalten muss, weil sie gesellschaftlich nicht akzeptabel sind, umso mehr Schuldgefühle bedrängen sie. Sie würde ihrem Über-Ich, wie es in der psychoanalytischen Terminologie heißt, nicht ausreichend entsprechen. Hätte dies oder jenes falsch gemacht, ihr Können wäre unzureichend. Genau das sind jedoch Gefühle, die zur Projektion der Schuld und in weiterer Folge zur Verschiebung der Aggressionen auf andere geradezu drängen. Ich hatte vorher angekündigt, es gibt doch tatsächlich eine Studie, bei der fast nur Frauen untersucht wurden. Es handelt sich hierbei um eine 44 durchgeführte Studie von Else Frankel-Brunswick und Nevitt Sanford. Und zwar haben sie deswegen Frauen analysiert, weil ich 40 war und an den amerikanischen Universitäten, an denen sie die Studie durchgeführt haben, hauptsächlich nur Frauen noch anzutreffen waren, weil die Männer vielerorts im Krieg waren. Das heißt, sie untersuchten Mittelschichtstudentinnen einer staatlichen Universität. Sie wissen ja, die Studien zum autoritären Charakter sind jetzt nichts, was, keine Ahnung, Untersuchungen von SS-Männern gewesen wären, sondern ganz normale Durchschnittscharaktere, sagen wir so, wurden hier herangezogen. Der Forschungsbericht trägt den Titel Die antisemitische Persönlichkeit und ist eben, wie schon erwähnt, eine Voruntersuchung zu den Studien zum autoritären Charakter und wurde in dem von Ernst Zimmel herausgegebenen Sammelband Antisemitismus veröffentlicht. Neben Untersuchungsmethoden, die auf bewusste Einstellungen zielten, wandten Frankel, Brunswick und Sanford dann auch schon einen Test an, der der Aufdeckung von nicht nur bewussten, sondern auch unbewussten Einstellungen zu Elternfiguren und anderen Menschen gilt. Zur eigenen Geschlechterrolle, zum Umgang mit Lebensschwierigkeiten, zum Inhalt von Tagträumen und zu anderen unbewussten Fantasiematerial. Dabei fanden sie heraus, dass Frauen, die hoch auf der Antisemitismus-Skala rangierten, ich werde sie in Folge im Sinne der Untersuchung Highscorerinnen nennen, wurden diese Frauen wurden den wenig Potenzial für Antisemitismus zeigenden Lowscorerinnen gegenübergestellt. Und die Studie kam zu folgendem Ergebnis. Die untersuchten antisemitischen Frauen erklärten ohne Ausnahme, also diese Highscorerinnen, dass sie ihre Eltern mögen und scheinen alle ihre Überzeugung direkt von den Eltern übernommen zu haben. Im Gegensatz zu den wenig bis gar nicht antisemitischen Frauen, den Lowscorerinnen, die wesentlich mehr Unstimmigkeiten mit ihren Eltern erkennen lassen. Das heißt, auf dieser bewussten Ebene werden den Elternfiguren nur Bewunderung und Ergebenheit entgegengebracht. Hass, Bösartigkeit, Eifersucht und Misstrauen spielen jedoch unbewusst eine sehr große Rolle. Aggressionen gegen In-Groups werden von den Highscorerinnen nicht verbalisiert, umso mehr dafür jene gegen die Juden. Bei den Geschichten der antisemitischen Frauen, die wurden auch gefordert, Geschichten zu erzählen, spielt auch die externalisierte physische Kausalität, also das Schicksal, eine große Rolle. Dabei wird einerseits als bedrohlich wahrgenommen, was das Schicksal sozusagen einem zumutet, andererseits wird dieses Schicksal auch als eine Art Schutz und Hilfe empfunden. Daneben kommt soziale Angst von Frauen aus der höheren Mittelschicht sogar, also recht paradox im Vergleich zur realen Situation. Soziale Angst kommt oft zum Vorschein. Hier wird scharf getrennt zwischen freundlichen Menschen mit Geldbesitz, Macht und den richtigen Einstellungen und Idealen und solchen, die schlecht, unheimlich und moralisch minderwertig sind und in armen Vierteln leben. Moralische Wertungen kommen auffällig häufig in dieser Untersuchung vor. Es wird von einem sündigen Jungen und einem üblen Stadtviertel gesprochen und so weiter. Verstöße gegen diese Moral werden in den Geschichten der Highscorerinnen streng bestraft. Der konventionelle Moralkodex wird ergänzt durch die Betonung des Strebens nach gesellschaftlichem und wirtschaftlichem Erfolg und Prestige und das dient zur Abgrenzung von den gefürchteten Minderwertigen. Alles, was von der oberflächlichen Moralauffassung abweicht, ist dann auch nicht einfach anders, sondern minderwertig, niedrig und unmoralisch. Auch weibliche autoritäre Charaktere sind also, so die kleinen Resultate dieser Studie, zu empathischen zwischenmenschlichen Beziehungen nicht fähig. Diese erscheinen im Wesentlichen als eine Angelegenheit von Herrschaft oder Unterwerfung bzw. des Kampfes zwischen beiden. Unterdrückte sexuelle Wünsche werden als gefährlich, sadistisch und primitiv, äußern sich gefährlich, sadistisch und primitiv. Wenn Frauen mit aggressiven, narzisstischen Fantasien eine übertriebene moralische Strenge zur Schau stellen, kann man annehmen, dass dies aufgrund des Mechanismus der Reaktionsbildung geschieht, also der Verkehrung eines Triebwunsches in sein extremes Gegenteil. Frauen lassen etwa in ihren Geschichten die Männer verstümmeln, um sich dann lebenslang ihrer Pflege zu widmen. Der fiktionalen Geschichte. Im Kontext nur notdürftig verhüllter Feindseligkeit werden Freundlichkeit, Selbstaufopferung und Barmherzigkeit gepriesen. was den Verdacht weckt, dass sie nur eine Reaktion auf erstere, also auf diese verhüllte Feindseligkeit sind. Sauberkeit, gute Manieren und Ehrlichkeit werden so überbetont, dass deutlich wird, dass dies nur zum Zwecke der Hemmung gegenteiliger Tendenzen geschieht und gesellschaftliche Normen nachgeahmt werden. Und Highscorerinnen, ich versuche es mal von weiter weg, hört man mich immer noch? Jetzt halt es nicht. Okay, also Highscorerinnen weisen häufig eben paranoide Züge mit deutlich antisemitischen und rassistischen Einschlägen auf, so die Studie. Hinzu kommt noch eine gewisse Abneigung gegen Emotionalität und gegen die Äußerung bestimmter Grundbedürfnisse. Aggression und Sexualität erscheinen in infantiler Gestalt, zum Beispiel als Grausamkeit, und werden auf die Umgebung, das Schicksal, aber auch besonders auf Outgroups, niedere Menschen wie Proletarier, Juden, Mexikaner projiziert. Diese Menschen erscheinen als gewalttätig, aber im Allgemeinen auch als ungehemmt. Wie schon gesagt, scheinen die beiden Autoren hauptsächlich aus kriegsbedingtem Mangel männlicher Testpersonen und somit im Wesentlichen aus Zufallen weiblicher Probandinnen untersucht zu haben. Und daraus kann man folgern, dass sie im Wesentlichen von vornherein nicht daran zweifelten, dass Frauen wie Männer autoritäre Persönlichkeitsstrukturen aufweisen. Das ist wohl auch der Grund, warum sie nur kurz auf den Unterschied zwischen den Geschlechtern eingehen. Und sie kommen zu diesem Ergebnis, ich zitiere: Von den wenigen männlichen Probanden, die es gab, erhielten wir den Eindruck, dass im Ganzen gesehen der antisemitische Mann die gleiche Persönlichkeitsstruktur aufweist wie die antisemitische Frau. Es gibt aber einen wichtigen Unterschied. Die antisemitischen Mädchen zeigen eine konventionelle weibliche Fassade und sind dahinter voll von Aggression. Der antisemitische Mann versteht sich als männlich, aggressiv und hartgesotten. Dahinter liegt aber der Wunsch nach Passivität und Abhängigkeit. Sein Machtstreben weckt den Wunsch, oben bei den Starken zu sein. Gleichzeitig befriedigt er seine Unterwerfungsneigung, indem er zur rechten Hand irgendeiner männlichen, mächtigen Figur wird. Zitat Ende. Versucht man das jetzt weiterzuführen, kann man also zusammenfassend sagen, dass die Persönlichkeitsstruktur von Männern und Frauen die gleiche ist. Frauen stehen als Einzelpersonen ebenso wie Männer den gesellschaftlichen Verhältnissen ohnmächtig gegenüber, können diese Zwänge aber meist nicht durchschauen. Auch der weibliche autoritäre Charakter ist nicht in der Lage, ambivalente Gefühle gegenüber eigenen Autoritäten auszudrücken und projiziert Gefühle, die bei sich selbst nicht zugelassen werden können, auf Jüdinnen und Juden. Anstatt also gegen reale Autoritäten, reale Zwänge und Unterdrückungsmechanismen anzugehen, werden Aggressionen gegenüber eigenen Autoritäten auf die Juden projiziert, die als übermächtig imaginiert werden. Dieser also für den Antisemitismus typische Mechanismus, auf narzisstische Kränkungen durch die Suche nach personifizierbaren Schuldigen zu reagieren, funktioniert auf einer ersten Ebene mal festgestellt bei Frauen und Männern gleich. Als unmoralisch empfundene Regungen wie sexuelle Begierde, Aggressionen, Hassgefühle werden Jüdinnen und Juden unterstellt, sprich auf sie projiziert, um sie dann an ihnen verfolgen zu können. Aber die projizierten Inhalte, die bei sich selbst nicht zugelassen werden können, differieren gemäß der unterschiedlichen Geschlechterrollen. Und dies gilt jetzt nicht nur für den autoritären Charakter, so wie er ursprünglich in den Studien beschrieben wurde, sondern auch für den später diagnostizierten sogenannten charakterlosen Charakter, über den es, wie ich gehört habe, noch eine eigene Veranstaltung geben wird, deswegen nur am Rande. Also hier die Geschlechterrollen sind nichts, was verflüssigt wird sozusagen in diesem charakterlosen Charakter, der den ursprünglichen Autoritären abgelöst hat, denn diese Geschlechterzuschreibungen und die unbewusste unterschiedliche Erziehung von Mädchen und Knaben, das muss als Befund nach wie vor gelten gelassen werden. Denn welche Regungen als der eigenen Geschlechterrolle nicht entsprechend empfunden werden, ist bei Frauen und Männern nach wie vor teilweise unterschiedlich. Wie schon erwähnt, den Männern werden Aggressionen im Allgemeinen eher zugestanden. Diese verschieben und projizieren also nur die gegen eigene Autoritäten gerichteten Aggressionen auf negative Autoritäten wie die Juden, während sie einen Teil ihrer Aggressionen ohnehin ungehindert an Schwächeren auslassen können, was sich dann im Rassismus etwa auch äußern kann. verdrängt werden müssen, aber auch all jene Regungen, die als unmännlich empfunden werden, also das Bedürfnis nach Passivität, Abhängigkeit, die Angst vor Liebesverlust, Verletzbarkeit etc., also die Vorstellung des verweiblichten Juden würde hierin einen Ausdruck finden. Frauen hingegen werden Aggressionen im Allgemeinen kaum zugestanden. Umso befreiender ist es dann, sie in gesellschaftlich als solchen anerkannten Outgroups auszulassen. Auch werden Frauen immer noch stärker dazu erzogen, der eigenen Sexualität höhere Gefühle vorzuschieben, um sie nicht unmoralisch und verdorben erscheinen zu lassen. Die pure Lust scheint also in weitaus größerem Ausmaße als bei Männern immer noch gesellschaftlich sanktioniert zu sein, was die zahlreichen Projektionen der eigenen sexuellen Regung auf Fremde und dann die überspitzte moralische Entrüstung darüber erklärt. Die Angst vor Liebesverlust, so Frankie Brunswick und Sanford, führt im Gegensatz zu Margarete Mitscherlichs Annahme nicht zu einer humaneren, friedfertigeren Moral, sondern vergrößert den Druck, unweibliche, also als unweiblich empfundene Regungen zu unterdrücken. Gerade um, ich zitiere, mit Eltern und der Gesellschaft im Ganzen in Harmonie leben zu können, müssen elementare Impulse, die als niedrig, destruktiv und gefährlich erscheinen, verdrängt werden und können nur auf Umwegen Ausdruck finden, zum Beispiel in Projektionen und in moralischer Entrüstung. So können Antisemitismus und Intoleranz gegenüber Outgroups im Allgemeinen eine wichtige Integrationsfunktion erfüllen, so die beiden Autor und Autorin der Studie. Die Angst vor Liebesverlust steigert also die Unfähigkeit, Aggressionen gegenüber Autoritäten und als unmoralisch empfundene Regungen zu äußern. Die Projektion dieser unerlaubten Regungen auf andere erfüllt gerade auch bei Frauen eine wichtige Integrationsfunktion. Zusammenfassend lässt sich jetzt, wenn man den Vortrag rekapituliert, sagen, dass sich also unzweifelhaft Frauen im Nationalsozialismus aktiv in rassistischer und antisemitischer Weise betätigt haben, auch in an dieser sogenannten Heimatfront im Sinne einer Durchsetzung des NS-Politischen im Privaten. Und das kann nicht durch einen Verweis auf ihre Einbindung in ein patriarchales Herrschaftssystem erklärt werden. Der darauf folgende weibliche Opfermythos ist ein Mechanismus der Schuld- und Erinnerungsabwehr und manchmal sogar eine genuin feministische Ausprägung des sekundären Antisemitismus. Und die theoretische Auseinandersetzung mit der Frage, was Frauen bei Antisemitismus bringt, diese theoretische Auseinandersetzung fehlt nach wie vor heute weitgehend. Das heißt, spezifisch weibliche verdrängte elementare Impulse brechen sich ebenfalls, wie bei Männern, aber andere Bedürfnisse, brechen sich in pathischen Projektionen und im Hass auf Jüdinnen und Juden Bahn. Vielen Dank. Vielen Dank für den Vortrag und wir würden dann jetzt übergehen zur Diskussion. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Anregungen oder Kritikpunkte, dann meldet euch. Ich bin eine quotierte Rednerinnenliste. Genau. Ja, da hinten gibt es eine Frage. Eine Anmerkung. Vielen Dank erstmal für den schönen Vortrag. Auf die Gefahr einseitig zu bringen, ich bin Christ und Neomarxist, ist es so, Sie haben von einer maskulin-chauvinistischen Attitüde der NSDAP gesprochen. Trotzdem vorhanden sein von Gestalten wie Ilse Koch oder Gabriela Scholz-Klink, nicht wahr? Und die waren keine Einzelfälle. Ja? Frauen haben sich selbst desavouiert, denn es ist falsch, irgendein geschlechterzuweisendes Raster anzuwenden. Ignatius von Loyola sagte schon, keine Totalität schaffen, denn das ist Dummheit. Nicht? Dem alten Volk eine Frauenfeindlichkeit zuzuweisen, zeigt nur, dass man die Schöpfungstheologie nicht richtig kennt. Erstens das Wort Ruach, was mit der Geist Gottes übersetzt wird, also die Schöpferstimme Yahwehs, ist weiblich, das allen chauvinistischen, männlichen, paternalistischen Theologen ins Stammbuch geschrieben. Es gab weibliche Propheten, es gab die genealogische Linie, die immer nur über die Mutter ging, was sogar objektebenenlogisch ist. Ja? Und es gab das im Nationalsozialismus, egal welchen Geschlechtes, über Menschen, die glaubten, über den anderen zu stehen. Tarkowski zeigt das sehr in seinem Fernsehspiel Das Biskuit, wo ein zur Tode verurteilter Bäcker in einer KL-Konzentrationslagerküche ein letztes Himmelsbrot backen soll für die KL-Kommandantin, die in seiner Todesvision dann zu einem Engel mutiert und die Küche zum Paradies. Also dieses ist ganz eindeutig nicht geschlechterspezifisch, sondern eindeutig nur durch die luziferische Dämonie des NS-Regimes zu erklären. Vielen Dank für diese Vertiefung meiner These. Ja, die Vorstellung der Übermenschlichkeit ist nicht geschlechterspezifisch im Nationalsozialismus gewesen. Hauptsächlich nur auf den kolonialen Rassismus abstellen, also sozusagen die historische Eingebundenheit in koloniale Bewegungen im Kaiserreich thematisiert, aber nicht die Beziehung zum Antisemitismus. Das wird meistens ausgelassen in den Studien, sondern einseitig nur der koloniale Rassismus und die Möglichkeit der gesellschaftlichen Integration der Frauen betrachtet. Inwieweit spielt das als ein historischer Vorläufer eine Rolle? Die zweite Frage wäre, Sie hatten insbesondere in Bezug auf den Postnarzissmus über die Abwehrstrategie der Frauenbewegung gesprochen. Und meine Frage wäre, wie ist das überhaupt mit der postnarzisstischen Psychologie nochmal in Zusammenhang zu bringen? Wie die Abwehrstrategie mit dem Bild der Trümmerfrau in den 50er Jahren zu bestimmen ist? Das heißt, wie ich dort ein moralisch integeres Bild der Frau konstruiere und das mehrheitliches gesellschaftliches Bild ist, als auch eines einer vermeintlich widerständigen feministischen Theorie und Kritik. Und der dritte Punkt wäre, und damit auch in Bezug zu aktuellen Debatten, wie ließ sich Debatten in Bezug zu dem Verhältnis zu feministischen Jüdinnen vor allem eine Abweisung der Kritik konstatiert, wie vor allem in den 70er und 80er dann vorangeht. Sie hatten auch eine Theoretikerin in ihrer Erfahrung zitiert. verschiebt sich das heute und da insbesondere die Frage, wie es auch eine gesellschaftliche Veränderung gibt, wie man früher trotz Auschwitz sozusagen die Juden nicht zurückkommen lässt, ist es heute wichtig, entsprechende jüdische Redner zu integrieren, ob es Gruppen, die am Herzen sind, die man entsprechend durch Europa touren lässt. Was für eine Funktion hat dabei Judith Butler für den europäischen Antizionismus? Und wie ist es dabei entscheidend, dass die Symbole feministischer Theorie oder postfeministischer Theorie gerade vielleicht im Antizionismus ihre entscheidende politische Position finden? Vielen herzlichen Dank für die Fragen. Fangen wir mit der kolonialen Frauenbewegung an. Natürlich, also im Wesentlichen haben Sie die Antwort schon gegeben, dieser Fokus auf den Rassismus und der Ausblendung des Antisemitismus, den es natürlich gegeben hat, zeigt schon, dass ja zum Teil dieselben Personen waren. Insofern ist das natürlich ein entscheidender Vorläufer gewesen. Wobei man unterscheiden muss, zwischen der Rolle von der Frauenbewegung im Nationalsozialismus eigentlich zu allem anderen, was mir sonst einfällt, also zu allen anderen Phasen, nämlich genau durch diese neue Rolle des Nationalsozialismus, der bis ins letzte Schlafzimmer sozusagen, bis in den letzten privaten Haushalt durchdringen muss. Ne? Also dadurch kann man sagen, die Vorläufer des Antisemitismus in der kolonialen Frauenbewegung spielten natürlich für die bürgerliche Frauenbewegung und ihre Transformation im Nationalsozialismus ist klar eine Rolle, aber es ist trotzdem eine völlig neue Qualität dessen, was hier passiert durch diesen Zugriff bis ins letzte Heim sozusagen unter nationalsozialistischen Vorzeichen. Diese Vorstellung von der besonderen Rolle der Frauen dabei zukommt, gegen Rasse zu kämpfen, indem man Nachbarinnen zwingt, nicht bei den Jüdinnen und Juden einkaufen gehen zu lassen und so weiter. Also insofern, ja, würde ich sagen, hier findet sehr wohl auch ein klarer Bruch und eine Zuspitzung statt. Zu den Trümmerfrauen, ja, ich habe ein bisschen versucht, diese Offenheit für Widersprüche in dieser feministischen Selbstdarstellung oder auch in dem Verständnis der Frauen im Nationalsozialismus mit den beiden Zitaten von Mitscherlich einzufangen. Frauen wie fast wie Kühe und andererseits als selbstständig. Die Trümmerfrauen sind einfach nur ein sehr starker Teil dieses sehr widersprüchlichen Narrativs sozusagen. Und sie zeugen natürlich von der Schuld- und Erinnerungsabwehr in Bezug auf die Rolle von Täterinnen, diese starke Präsenz der Vorstellung von Trümmerfrauen. Falls hier noch ein weiterer Aspekt in dieser Frage kam, vielleicht kann man das nochmal nachfragen. Zu der Frage der Aktualität der von Jüdinnen geübten Kritik heute. Und ja, wie der Verweis auf Butler hat auch schon einiges selbst beantwortet. Ich würde sagen, die Rolle des Antizionismus wird gerade durch die Vorreiterrolle von Judith Butler innerhalb der Gender Studies, der Queer Theory, sozusagen quasi natürlich mit reingebracht, wobei viele schockiert sind, wenn sie dann mit der Feststellung konfrontiert sind, dass sich Judith Butler für die Intifada schier begeistert hat und wirklich endlose Lobgesänge darauf abgelassen hat, also hier auch eine Vorreiterin des Antizionismus ist. Es versuchen tatsächlich viele, diese beiden Butlers sozusagen getrennt voneinander zu rezipieren, beziehungsweise die Antizionistin Butler zu ignorieren und so zu tun, als ob das nichts mit ihren eigentlichen Bahnbrechen Erkenntnissen sozusagen, so wie diese verstanden werden, zu tun habe. Aber ich würde sagen, ja, das beantwortet die Frage nach der Aktualität der von Jüdinnen und Kritik eindeutig mit ja, ist noch leider aktuell. Frage, weil ich mich in der Hinsicht noch nicht so viel damit beschäftigt habe, aber im Übergang, also wenn Sie vorher festgestellt haben, man macht 33 so ein bisschen als das Jahr der, auch des Endes der Frauenbewegung fest. Und zwar insofern, als die Geschlechterwidersprüche oder so sich eben auch im Volkskörper irgendwie versöhnt haben und den gemeinsamen Feind im Juden irgendwie gesehen haben. Würde mich interessieren, wie sich das ideologisch genau verarbeitet hat, dass die NSDAP ja eben, also wie Sie ja gesagt haben, offen chauvinistisch war, wie sich das ein bisschen konkreter vielleicht noch ideologisch miteinander vereinbaren lässt. Also ich würde nicht sagen, dass man 1933 als das Ende der Frauenbewegung betrachten kann, sondern als das Ende der bürgerlichen Frauenbewegung und eine Transformation in etwas viel Größeres und besser Funktionierendes eigentlich als die recht marginalisierte, teilweise marginalisierte Frauenbewegung in der Weimarer Zeit, die einen schweren Stand teilweise hatte. Also hier findet tatsächlich diese Transformation im Feminismus unter NS-Vorzeichen statt sozusagen. Die männlich-chauvinistischen Vorstellungen, ja, die spielen offensichtlich heute eine große Rolle. Ich würde sagen, man muss sehr stark unterscheiden zwischen der offiziellen Propaganda des Nationalsozialismus, die diesen Mutterkult trägt, also die Mutterkreuze und so weiter, und dem, was real an der Lage der Frauen sich zu beobachten lässt, einerseits, und dem andererseits, was dann auch Frauen selbst vertreten und vertreten dürfen, sozusagen. Also hier ist, wie so oft im Nationalsozialismus, eine Widersprüchlichkeit auch in der offiziellen, in dem, was offiziell sagbar ist und vertretbar ist, festzustellen. Denn ich weiß nicht, wie passt das zusammen mit dem tollen Mutterkult, dass es eine Reichsfrauenführerin gab, die im Wesentlichen einer Ministerin sozusagen gleichgestellt war und so weiter. Also hier muss man sehr präzise sein, auch in Bezug auf den Vortrag, den ich dann morgen in Darmstadt halte. Da geht es um die Frage der Sexualität im Nationalsozialismus und dieser sehr stark weit verbreiteten Vorstellung von einer bereinigten Sexualität, einer zwangvollen Sexualität im Nationalsozialismus. Wenn man sich hier die Geschlechterverhältnisse anschaut, muss man zu einem anderen Befund kommen und sagen, dass im Wesentlichen zwischen Arier und Arierin es diese pure Lust wieder unter nationalsozialistischen Vorzeichen sehr stark, man das sehr stark ausleben durfte. Viel stärker als in der Weimarer Zeit oder auch in der Zwischenkriegszeit in Österreich und auch viel stärker als dann in den 50er Jahren. Das heißt, hier muss man immer sehr stark unterscheiden zwischen denen, deren Sexualität nicht nur per Gesetz verboten, sondern auch mit dem Tode bedroht war, sozusagen, und andererseits die der reinen Arier und Arierinnen, die hier eine Libertinage-Phase erlebt hat, unbekannten Ausmaßes. Das widerspricht natürlich auch dieser offiziellen Vorstellung der auf die Mutterrolle reduzierten Gebärmaschinen, wie die eine Feministin gemeint hatte. Aber das ändert nichts daran. Also es wurden, keine Ahnung, Kondomautomaten eingeführt, die dann in jedem öffentlichen Waschraum, nicht in jedem, aber in einigen hingen. Das wäre jetzt auch zu viel des Guten. Das heißt, hier auch wieder die offizielle Propaganda, die ein völlig archaisches Bild predigt und gleichzeitig Sexualforscher, die sagen, der arische Mann und die arische Frau müssen auch ihren Spaß haben dürfen. Was sich besonders im BDM, im Bund Deutscher Mädel, ausgeprägt hat als einer völlig neuen Möglichkeit, sozusagen ein bisschen was zu sehen und zu erleben, wie das eine BDM-Führerin formuliert hat. Also hier krachen diverse Widersprüche sozusagen aneinander, aber so war der Nationalsozialismus ja auch in vielen anderen Punkten. Ja. Ja, überhaupt mit Täterinnen im Nationalsozialismus, das betraf ja nicht nur die KZ-Aufseherinnen, wen das interessiert, kann ich wirklich auch nochmal das schon erwähnte Buch von Wenke Lava empfehlen. Da geht es um ein Endkapitel sehr ausführlich genau um diese Frage, nämlich es wurde ja sozusagen der Opfermythos von der Gnade der weiblichen Geburt nicht nur von den Frauen selber fortgetragen, sondern auch zum Teil von der Gerichtsbarkeit übernommen. Das heißt, es gab diese Zweiteilung in einerseits völlig dämonisierte Frauen, die als der Teufel schlechthin oder als weibliche Bestien oder was auch immer vorgestellt wurden. Das wurde auf einige wenige reduziert, diese Vorstellung, während den anderen tatsächlich sehr stark zugute gekommen ist, diese traditionelle Idee davon, dass die Frauen das gleichwertige Geschlecht seien. Das heißt, Laura beschreibt dann auch Prozesse, bei denen die vorher erwähnte Schwangere, die die Kinder eigenhändig ermordet hat, wie Laura in ihrem Buch schildert, dann bei dem Prozess auch tatsächlich sowas sagt, wie, ja, aber ich war doch schwanger und jeder Zeuge, der behauptet, ich hätte ein kleines Kind ermorden können, der lügt doch, um sich zu rächen an uns Arien sozusagen. Und das ging tatsächlich auch. Also speziell in der BRD und in Österreich ging das sehr stark auf. In der DDR war das dann teilweise anders, wobei natürlich ja auch mit der problematischen Verquickung von Prozessen gegen NS-Täter, die dann halt auch dem Nachfolgeregime nicht so opportun waren. Also das lässt sich dann auch nicht als sauber durchjudiziert feststellen, aber die Zahl der Vorurteilten war auch höher. Aber das heißt tatsächlich, dass sowohl die Frauen selber genau das von ich, junge Mutter, ich, Schwangere im Prozess vertreten haben, als auch die Richter das dann auch wirklich durchgehen haben lassen. In einer Zeit bis in die 60er Jahre hinein, als dann auch Zeugenaussagen weniger galten als geschriebene Dokumente, wo dann tatsächlich die Frauen es geschafft haben, die Zeuginnen und Zeugen, die gegen sie ausgesagt haben, Jüdinnen und Juden, bloßzustellen, zum Teil auch antisemitisch ihnen Rachegelüste zu unterstellen, als Erklärung für ihre unmöglichen Aussagen sozusagen, und damit wirklich auch Erfolg hatten und freigesprochen wurden. Okay, also wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann würden wir jetzt quasi Schluss machen. Nochmal der Hinweis, hier vorne gibt es dann eben noch von der Sofra von dem zweiten Heft aus dem Frühjahr 2013 jetzt das ganz neue Exemplar, noch ein paar Ausgaben, die man hier käuflich erwerben kann. Und die ich nur ungern wieder nach Wien zurück mitschleppen wollen würde, also Dankeschön.